An einem Novembersonntag kam er zu uns. Ich sage noch heute zu uns, obwohl uns das Haus nicht mehr gehört. Denn vor fast 15 Jahren haben wir die Gegend verlassen und werden sicher nie dorthin zurückkehren. Wir bewohnten das Gebäude, in dem sich der Oberkursus von Saint-Agathe befand. Mein Vater, den ich wie die anderen Schüler Herr Sorel nannte, leitete hier gleichzeitig den Oberkursus, der auf das Lehrerexamen vorbereitete, und den Mittelkursus. Meine Mutter unterrichtete die Kleinen. Ein langes, rotes, von wildem Wein umranktes Haus mit 5 Glastüren am Ausgang des Städtchens, ein weiträumiger Hof mit Spielplatz und Waschhaus und einem großen Tor, auf der Nordseite ein kleines zur Landstraße und zur 3 Kilometer entfernten Bahnstation führendes Gitter, im Süden Felder, Gärten und Wiesen, die an die Vorstadt stießen. Das war die Stätte, an der sich die bewegtesten und liebsten Tage meines Lebens abspielten, das Haus, von dem unsere Abenteuer ausgingen und in das sie wieder zurückkehrten, um sich wie Wellen an einem einsamen Felsen zu brechen. Der Zufall der Versetzungen, eine Entscheidung des Schuldirektors oder Präfekten, hatte uns hierher gebracht. Wie weit liegt die Zeit zurück, als einst am Ende der Ferien ein Bauernwagen, dem unser Hausrat folgte, meine Mutter und mich dort vor dem kleinen, verrosteten Gitter absetzte. Buben, die Pfirsiche im Garten stahlen, flüchteten heimlich durch die Löcher der Hecke. Meine Mutter, die wir Miyi nannten, eine ordnungsliebende Hausfrau, wie ich wenige gekannt habe, war sogleich in die mit staubigem Stroh gefüllten Stuben gegangen und hatte, wie bei jedem Umzug, mit Kummer festgestellt, dass unsere Möbel niemals in ein so schlicht gebautes Haus hineingehen würden. Und versuche ich mir, die erste Nacht vorzustellen, die ich in meiner mitten zwischen den Bodenkammern des ersten Stockes gelegenen Dachstube verbrachte, so denke ich auch gleich an andere Nächte. Ich bin nicht mehr allein in diesem Zimmer. Ein großer, unruhiger und vertrauter Schatten gleitet die Wände entlang und geht umher. Diese ganze friedliche Landschaft, die Schule, der Ackervater Martins mit seinen 3 Nussbäumen, der Garten, der täglich von 4 Uhr ab von Frauen überlaufen wurde, die uns besuchten, alles dies wird immer in meinem Gedächtnis bleiben, bewegt und umgewandelt durch die Gegenwart dessen, der unsere ganze Jugendzeit in Aufruhr brachte und durch seine Flucht unsere ganze Ruhe mit sich nahm. Wir waren schon seit 10 Jahren in dieser Gegend, als Mohn ankam. Ich zählte damals 15 Jahre, ein kalter Novembersonntag, der erste herbstliche Tag erinnerte an den nahen Winter. An jenem Sonntag hielt mich ein reges Leben vor der Kirche auch nach der Vesper noch draußen. Eine Taufe unter dem Kirchenportal hatte die Gassenkinder angelockt. Ich schlich an der niedrigen Mauer des großen Hofes entlang, die unser Haus vom Städtchen trennte, und kam etwas ängstlich über meine Verspätung am kleinen Gittertor an. Es war halb offen und ich sah sofort, dass Ungewohntes geschah. An der Tür des Esszimmers, der nächsten der 4 Glastüren, die auf den Hof gingen, stand etwas vornübergebeugt eine Frau mit grauem Haar und versuchte, durch die Vorhänge zu blicken. Sie war klein und trug eine altmodische Kapotte aus schwarzem Sammet. Ihr mageres, feines Gesicht war durch Aufregung entstellt und irgendeine Vorahnung hielt mich bei ihrem Anblick auf der ersten Stufe vor dem Gitter zurück. »Wo mag er nur hingegangen sein, mein Gott«, sagte sie halblaut, »eben war er doch noch bei mir. Einmal ist er schon um das Haus herumgegangen, vielleicht ist er ausgerissen.« Und zwischen jedem Satze klopfte sie 3-mal, kaum hörbar, an das Fenster. Niemand kam, um der unbekannten Besucherin zu öffnen. Als ich das Esszimmer betrat, unmittelbar von der Besucherin gefolgt, erschien meine Mutter, über ihrem Kopf mit beiden Händen Goldfäden, Bänder und Blumen haltend, die noch nicht ganz ihre Lage gefunden hatten. Sie lächelte mir zu mit ihren blauen, vom Arbeiten in der Dämmerung ermüdeten Augen und rief, »Ich habe auf dich gewartet, um dir zu zeigen.« Aber als sie die auf dem großen Sessel am Ende des Zimmers sitzende Frau bemerkte, hielt sie, aus der Fassung gebracht, an. Sehr schnell nahm sie ihren Hut ab, und während der ganzen Szene, die folgte, hielt sie ihn in ihrem rechten gebogenen Arm gegen ihre Brust wie ein umgekehrtes Nest. Die Frau mit der Kapotte, die zwischen ihren Knien einen Schirm und eine Ledertasche hielt, hatte begonnen, Erklärungen abzugeben, wobei sie leicht den Kopf hin und her bewegte und mit der Zunge schnalzte. Sie hatte ihr Gleichgewicht wiedergefunden und besaß sogar, sobald sie von ihrem Sohn sprach, eine überlegene und geheimnisvolle Miene, die uns beunruhigte. Beide waren mit dem Wagen von La Ferté-d'Angillon, das 14 Kilometer von Sainte-Agathe entfernt war, gekommen. Sie war Witwe, sehr reich, wie sie uns zu verstehen gab. Der jüngere ihrer beiden Söhne, Antoine, war eines Abends nach der Rückkehr aus der Schule gestorben, die Folge eines Bades mit seinem Bruder in einem ungesunden Teiche. Sie hatte beschlossen, den älteren, Augustin, zu uns für den Oberkursus in Pension zu geben. Sie sang auch gleich ein Loblied auf diesen Pensionär, den sie uns zuführte. Ich erkannte die grauhaarige Frau nicht wieder, die ich eine Minute vorher an der Tür gesehen hatte, gebeugt und mit der flehenden und angstvollen Miene eines Huhnes, das den Wildling seiner Brut verloren hat. Was sie bewundernd von ihrem Sohne erzählte, war sehr seltsam. Er machte ihr gern Freude, und oft folgte er mit nackten Beinen kilometerweit dem Lauf eines Flusses, um ihr Eier von Wasserhühnern und wilden Enten zu bringen, die er im Schilf suchte. Er legte auch Reusen aus. In einer Nacht hatte er sogar im Walde einen Fasan entdeckt, der sich in der Schlinge gefangen hatte. Ich, der ich nicht wagte, das Haus zu betreten, wenn ich einen kleinen Riss in der Bluse hatte, betrachtete Milly mit Erstaunen. Aber meine Mutter hörte nicht mehr zu. Sie machte sogar der Dame ein Zeichen zu schweigen und, vorsichtig ihr Nest auf den Tisch legend, erhob sie sich leise, als ob sie jemand überraschen wollte. Auch wir hörten jetzt über uns in einer Kammer, in der geschwärzte Feuerwerkskörper vom letzten 14. Juli lagen, einen unbekannten festen Schritt, der ging und kam, die Decke erschütternd, die großen dunklen Bodenkammern des ersten Stockes durchquerte und sich schließlich in den leeren Nebenzimmern verlor, in denen Lindenblüten trockneten und Äpfel reiften. »Ich hatte schon vorhin dieses Geräusch in den unteren Zimmern gehört«, sagte Milly halblaut, »und ich glaubte, du, François, seist zurückgekommen.« Niemand antwortete. Wir standen alle drei mit klopfenden Herzen, als die Tür des Bodens, die nach der Küchentreppe ging, sich öffnete und jemand die Stufen herunterkam, durch die Küche ging und im dunklen Eingang des Esszimmers erschien. »Bist du es, Augustin?« sagte die Dame. Es war ein großer Junge von etwa 17 Jahren. Ich sah von ihm zunächst bei der starken Dämmerung nur seinen nach hinten geschobenen bäuerlichen Filzhut und seine schwarze Bluse, die von einem Gürtel gehalten wurde, wie ihn Schüler tragen. Ich konnte auch erkennen, dass er lächelte. Er bemerkte mich, und ehe jemand eine Erklärung von ihm verlangen konnte, sagte er, »Kommst du mit?« Ich zögerte eine Sekunde, dann nahm ich, da Milly mich nicht zurückhielt, meine Mütze und folgte ihm. Wir gingen durch die Küchentüre hinaus und kamen auf die schon in Dunkelheit gehüllte Wiese. Im Dämmerlicht betrachtete ich, während wir weitergingen, sein knochiges Gesicht mit der geraden Nase und der mit leichtem Flaum bedeckten Oberlippe. »Sieh mal«, sagte er, »das habe ich auf deinem Boden gefunden. Hast du denn dort niemals nachgesehen?« Er hielt in der Hand ein kleines Rad aus schwarzem Holz, um das eine ganze Reihe von ausgebrannten Feuerwerkskörpern hing. Es musste die Sonne oder der Mond vom Feuerwerk des 14. Juli gewesen sein. »Hier sind zwei dabei, die nicht losgegangen sind. Wir werden versuchen, sie anzuzünden«, sagte er ruhig und mit der Miene eines, der hofft, später noch bessere Dinge vollbringen zu können. Er warf seinen Hut zur Erde und ich sah, dass seine Haare ganz kurz geschnitten waren wie bei einem Bauern. Er zeigte mir die beiden Raketen mit ihren Zündschnüren, die die Flamme angefressen und geschwärzt, aber dann aufgegeben hatte. Nun steckte er die Achse des Rades in den Sand und zog aus seiner Tasche eine Schachtel Streichhölzer. Zu meinem großen Erstaunen, denn uns war ausdrücklich untersagt, Streichhölzer zu besitzen. Vorsichtig beugte er sich nieder und steckte die Zündschnur an. Dann nahm er mich bei der Hand und zog mich schnell zurück. Einen Augenblick später sah meine Mutter, die mit Mohns Mutter aus der Tür trat, nachdem sie über den Pensionspreis verhandelt und ihn festgesetzt hatten, auf der Wiese mit einem Geräusch wie dem eines Blasebalgs zwei rote und weiße Sternbündel aufschießen, und sie konnte während des Zeitraums einer Sekunde in diesem magischen Licht mich sehen, wie ich den großen, neu angekommenen Jungen an der Hand hielt und mich nicht rührte. Auch dieses Mal wagte sie nichts zu sagen. Und am Abend beim Essen gab es am Familientisch einen stillen Gast, der mit gesenktem Kopf aß, ohne sich um unsere auf ihn gerichteten Blicke zu kümmern. Bis dahin hatte ich fast niemals mit den Gassenjungen des Städtchens auf der Straße gespielt. Ein Hüftleiden hatte mich furchtsam und unglücklich gemacht. Ich sehe mich noch, wie ich hinter meinen flinken Schulkameraden kläglich auf einem Bein hinterherhinkte. Deshalb ließ man mich auch selten fortgehen. Und ich erinnere mich, dass Miyi, die sehr stolz auf ihren Sohn war, mich mehrmals mit vielen Katzenköpfen ins Haus trieb, wenn sie mich so auf einem Bein hinkend mit den Gassenjungen getroffen hatte. Die Ankunft von Augustin Mohn, die mit meiner Heilung zusammenfiel, war der Beginn eines neuen Lebens. Nun war jemand gekommen, der mich allen diesen Freuden eines friedlichen Kindes entriss. Jemand hatte das Licht, das für mich das milde Antlitz meiner über das Abendbrot gebeugten Mutter beleuchtete, fortgenommen. Jemand hat die Lampe ausgelöscht, um die wir in der Nacht, wenn mein Vater die Holzläden an den Glastüren befestigt hatte, als eine glückliche Familie versammelt waren. Und das war Augustin Mohn, den die anderen Schüler bald den großen Mohn nannten. Nach seinem Eintritt als Pensionär, das heißt von den ersten Tagen des Dezembers an, war die Schule nachmittags um 4 Uhr nicht mehr leer. Trotz der durch die offenstehende Türe dringenden Kälte, der Rufe der Auskehrer mit ihren Wassereimern, blieben immer nach dem Unterricht etwa 20 große Schüler vom Land und aus dem Städtchen, die sich um Mohn drängten, in der Klasse zurück. Und lange Auseinandersetzungen, endlose Wortgefechte fanden statt, zu denen mich mit Unruhe gemischte Freude hinzog. Mohn schwieg. Aber nur ihm galt es, wenn einer der großen Schwätzer sich in die Mitte drängte und jeden seiner Kameraden einen nach dem anderen zu Zeugen aufrufend irgendeine lange Räubergeschichte erzählte, der alle anderen mit offenem Munde lauschten, während Mohn still dazu lächelte. Er saß auf einem Pult, schaukelte mit den Beinen und dachte nach. Im geeigneten Augenblick lachte er auch, aber leise, als ob er sein lautes Lachen für irgendeine bessere Geschichte, die nur er allein kannte, aufsparte. Dann, wenn die Nacht herniedersank und durch die Fenster kein Licht mehr auf die wirren Gruppen junger Leute schien, erhob sich Mohn plötzlich, drängte sich durch den engen Kreis und rief: »Los, jetzt fort!« Dann folgten ihm alle, und man hörte ihr lautes Schreien mitten im Städtchen bis in die Nacht. Jetzt begleitete auch ich häufig die Knaben. Mit Mohn ging ich zur Türe der Ställe in der Vorstadt, zur Stunde, wo die Kühe gemolken wurden. Wir traten in die Werkstätten ein, und der Weber sagte aus der Dunkelheit heraus zwischen zwei Stößen seines Webstuhles: »Ah, da sind die Studenten!« Zur Zeit des Mittagessens befanden wir uns gewöhnlich ganz nah unserem Hause bei Denou, dem Stellmacher, der auch Hufschmied war. Seine Werkstätte war eine ehemalige Herberge mit großen zweiflügeligen Toren, die stets offen standen. Von der Straße aus hörte man den Blasebalg der Schmiede und bemerkte beim Scheine des Kohlenbeckens an diesem dunklen und lärmenden Ort oft Landleute, die mit ihren Wagen angehalten hatten, um einen Augenblick zu plaudern, manchmal auch einen Schüler, der an der Türe gelehnt schweigend zusah. Und dort begann etwa 8 Tage vor Weihnachten alles. Den ganzen Tag hat es geregnet und hörte erst am Abend auf. Der Tag war tödlich langweilig. Während der Pause ging niemand hinaus, und man hörte meinen Vater, Herrn Sorel, fast jede Minute in die Klasse rufen: »Macht doch nicht solchen Lärm, ihr Bengels!« Nach der letzten Pause des Tages, oder wie wir es nannten, nach der letzten Viertelstunde, blieb Herr Sorel, der seit einem Augenblick nachdenklich hin und her ging, stehen, schlug kräftig mit seinem Lineal auf den Tisch, um das verworrene Summen zu bannen, das gegen Ende der Unterrichtsstunde eintritt, wenn man sich langweilt, und fragte, als alles aufmerksam stillschwieg: »Wer will morgen mit François mit dem Wagen nach der Station fahren, um Herrn und Frau Charpentier abzuholen?« Dies waren meine Großeltern, Großvater Charpentier, der Mann in dem großen grauen Leinenburnus, der alte pensionierte Förster mit einer Mütze aus Hasenfell, die er sein Käppi nannte. Alle Jahre holten wir sie einige Tage vor Weihnachten am Bahnhof von dem Zug um 4:02 Uhr ab, Um uns zu besuchen, hatten sie das ganze Departement durchquert, beladen mit Paketen von Kastanien und Lebensmitteln für Weihnachten, die in Handtücher eingewickelt waren. Sobald sie alle beide eingemummelt, lächelnd und ein wenig schüchtern die Schwelle des Hauses überschritten hatten, schlossen wir hinter ihnen alle Türen und eine ganze Woche voller Freude begann. Um den Wagen, der sie bringen sollte, zu lenken, bedurfte es eines ernsthaften Menschen, der uns nicht in einen Graben warf und der auch ziemlich gutmütig war, denn Großvater Charpentier fluchte leicht und die Großmutter war ein bisschen geschwätzig. Auf die Frage des Herrn Sorel antwortete ein Dutzend Stimmen zu gleicher Zeit: »Der große Mohn! Der große Mohn!« Aber Herr Sorel tat so, als ob er nicht hörte. Darauf schrien sie: »Fromentin!« Andere: »Jasmin de Luge!« Der jüngste Roy, der im Galopp auf einer Sau über die Felder rasen konnte, schrie mit durchdringender Stimme: »Ich! Ich!« Du Tremblay und Moucheboeuf begnügten sich damit, zaghaft die Hand zu heben. Ich hätte gewünscht, dass Mohn gewählt würde. Diese kleine Reise im Eselwagen wäre dadurch ein wichtigeres Ereignis geworden. Er wünschte es auch, aber er bildete sich etwas darauf ein, verachtungsvoll zu schweigen. Alle größeren Schüler saßen wie er verkehrt auf dem Tisch, die Füße auf der Bank, so wie wir es in Augenblicken vollkommener Entspannung und Fröhlichkeit taten. Coffin hatte seine Bluse hochgehoben, um den Gürtel gewickelt und umarmte die Eisensäule, die den Tragbalken des Zimmers hielt. Zum Zeichen seiner freudigen Erregung begann er daran, emporzuklettern. Aber Herr Sorel kühlte alle ab, indem er sagte: »Also, Moucheboeuf wird fahren.« Und jeder ging still wieder auf seinen Platz. Um 4 Uhr befand ich mich allein mit Mohn auf dem großen, vom Regen durchweichten, eisigen Hof. Wir betrachteten alle beide schweigend das beleuchtete Städtchen, das ein heftiger Wind trocknete. Da kam der kleine Coffin in Kapuze, ein Stück Brot in der Hand, aus seinem Haus und trat, die Mauern entlang streichend, pfeifend vor die Türe des Hufschmiedes. Mohn öffnete das Tor, rief ihn an, und einen Augenblick darauf hatten wir alle drei uns in der rot erleuchteten und warmen Werkstatt, die nur ab und zu von eisigen Windstößen durchfegt wurde, häuslich eingerichtet. Coffin und ich saßen nahe dem Amboss, unsere schlammbedeckten Füße in weißen Hobelspänen. Mohn, die Hände in den Taschen, lehnte still an der Eingangstür. Niemand sagte etwas. Der Schmied und sein Geselle, der eine den Blasebalg ziehend, der andere das Eisen hämmernd, warfen große, unregelmäßige Schatten auf die Mauer. Ich erinnere mich an diesen Abend als an einen der großen Abende meiner Jugendzeit. Eine Mischung von Freude und Angst erfüllte mich. Ich fürchtete, dass mein Kamerad mir die armselige Freude, im Wagen zur Station zu fahren, rauben würde. Und trotzdem erwartete ich von ihm, ohne dass ich es mir einzugestehen wagte, irgendein außerordentliches Unternehmen, das alles umstürzte. Von Zeit zu Zeit wurde die friedliche und regelmäßige Arbeit in der Schmiede für einen Augenblick unterbrochen. Der Schmied ließ mit kleinen hellen und schweren Schlägen seinen Hammer auf den Amboss fallen. Er betrachtete das Stück Eisen, das er bearbeitete, wobei er es seiner Lederschürze näherte, und dann sagte er, den Kopf aufrichtend, zu uns, um ein wenig zu verschnaufen: »Nun, wie geht's denn, Jungs?« Der Geselle behielt die Hand an der Kette des Blasebalgs, stützte seine linke Faust auf die Hüfte und betrachtete uns lächelnd. Dann begann die schwere und lärmende Arbeit von Neuem. Während einer dieser Pausen sahen wir durch die offenstehende Tür Milly, wie sie in einen Schal gehüllt, bei dem heftigen Wind vorüberging, mit kleinen Paketen beladen. Der Schmied fragte: »Wird Herr Charpentier bald kommen?« »Morgen«, antwortete ich, »mit meiner Großmutter. Ich werde sie 4:02 mit dem Wagen abholen.« »Vielleicht in Fromentins Wagen?« Ich antwortete schnell: »Nein, in dem Vater Martins.« »Oh, dann werdet ihr nicht so bald zurück sein.« Und alle beide, er und sein Geselle, konnten sich vor Lachen kaum halten. Der Geselle bemerkte langsam, um auch etwas zu sagen: »Mit Fromentins Wagen hätte man sie in Vierzon abholen können. Dort hat der Zug 1 Stunde Aufenthalt, und es ist 15 Kilometer von hier. Ihr wäret zurück gewesen, bevor Martins Esel überhaupt angespannt ist. Ja, sagte der andere, das ist eine Stute, die wenigstens laufen kann. Und ich glaube, dass Fromentin sie wohl gern leihen würde. Hier hörte die Unterhaltung auf. Von neuem war die Werkstatt eine Stätte voller Funken und Lärm, und jeder dachte nur noch an sich. Aber als die Stunde des Heimgehens gekommen war und ich mich erhob, um dem großen Mohn ein Zeichen zu geben, beachtete er mich zunächst gar nicht. An die Tür gelehnt und mit gesenktem Haupt schien er vollständig durch unser letztes Gespräch in Anspruch genommen zu sein. Als ich ihn so sah, wie er in tiefes Nachdenken versunken, wie durch Meilen von Nebeln diese friedlichen Leute betrachtete, die hier arbeiteten, erinnerte ich mich plötzlich jenes Bildes aus Robinson Crusoe, wo man den jungen Engländer sieht, wie er vor seiner großen Reise den Laden eines Korbmachers besucht. Und seitdem habe ich noch oft daran zurückgedacht. Wie eine Barke auf dem Meere liegt am anderen Tage um 2 Uhr nachmittags die Klasse des Oberkursus inmitten der gefrorenen Landschaft klar und hell da. Zwar riecht es weder nach Salzlake noch nach Öl, wie auf einem Fischerboot, aber nach auf dem Ofen gebratenen Heringen und versenkten Kleidern der Schüler, die beim Eintreten zu nahe an den Ofen gegangen waren, um sich zu wärmen. Die Aufsatzhefte waren verteilt, denn das Ende des Jahres nahte heran. Und während Herr Sorel die Rechenaufgaben an die Tafel schreibt, tritt eine nur teilweise Stille ein, untermischt mit halblauter Unterhaltung und von Sätzen unterbrochen, von denen man nur die ersten Worte sagt, um seinen Nachbar zu erschrecken. »Herr Sorel, der und der hat...« Während Herr Sorel seine Aufgaben anschreibt, denkt er an andere Dinge. Von Zeit zu Zeit dreht er sich um und betrachtet die Schüler mit einer zugleich strengen und abweisenden Miene. Und sofort hört das Lärmen und Sprechen für eine Sekunde auf, um gleich wieder von neuem zu beginnen, zunächst ganz leise wie das Schnurren einer Katze. Ich allein, inmitten dieser Aufgeregtheit, schweige. Ich sitze am Ende eines der Tische der Abteilung der Jüngsten, nahe den großen Fenstern, und brauche mich nur ein wenig aufzurichten, um Garten, Bach und Felder zu sehen. Von Zeit zu Zeit erhebe ich mich auf die Fußspitzen und sehe ängstlich nach dem Hof La Belle Étoile hinaus. Gleich zu Beginn des Unterrichts habe ich bemerkt, dass Mohn nach der Mittagspause nicht zurückgekehrt war. Sein Tischnachbar hat es sicher auch bemerkt, aber er sprach noch nicht davon, weil er mit seinem Aufsatz beschäftigt war. Aber sobald er den Kopf hebt, muss die Nachricht die ganze Klasse durchlaufen, und irgendeiner würde sicher, wie es so üblich ist, nicht verfehlen, mit lauter Stimme die ersten Worte des Satzes zu rufen, »Herr Sorel, Mohn!« Ich weiß, dass Mohn weggegangen ist, oder besser gesagt, ich habe ihn im Verdacht, durchgegangen zu sein. Gleich nach Beendigung des Mittagessens ist er wahrscheinlich über die kleine Mauer geklettert, quer über die Felder gelaufen und über das alte, den Bach überbrückende Brett nach La Belle Étoile gegangen. Dort wird er die Stute verlangt haben, um Herrn und Frau Charpentier zu holen. Er lässt sie sicher in diesem Augenblicke anspannen. La Belle Étoile liegt dort drüben auf der anderen Seite des Baches am Abhang des Hügels. Es ist ein großes Gut, das im Sommer hinter Ulmen, Eichen und lebenden Hecken versteckt, an einem kleinen Wege liegt, der in der einen Richtung auf die zur Station führende Landstraße, in der anderen nach einer kleineren Ortschaft geht. Umgeben von hohen Mauern mit Stützpfeilern, deren Fuß mit Mist bedeckt ist, liegt das große Schloss im Monat Juni unter Laub begraben. Und von der Schule aus hört man nur beim Anbruch der Nacht das Rollen der Wagen und die Rufe der Kuhhirten. Aber heute sehe ich durch das Fenster unter den entblätterten Bäumen die hohe graue Mauer des Hofes, das Eingangstor und dann zwischen freien Stellen in der Hecke ein Stück des vom Raureif weißen Weges, der mit dem Bache gleichlaufend nach der Landstraße zur Station führt. Noch bewegt sich nichts in der klaren Winterlandschaft. Noch ist nichts verändert. Jetzt beendet Herr Sorel gerade die Abschrift seiner zweiten Aufgabe. Er gibt gewöhnlich deren 3. Wenn er vielleicht heute zufällig nur 2 gäbe, dann würde er sofort auf sein Katheder zurückkehren und die Abwesenheit Mohns bemerken. Er würde 2 Jungen durch das Städtchen schicken, um ihn zu suchen, und ihnen würde es sicher gelingen, ihn zu entdecken, bevor die Stute angespannt ist. Herr Sorel lässt nach Abschrift der zweiten Aufgabe einen Augenblick seinen ermüdeten Arm sinken. Dann fängt er zu meiner großen Erleichterung einen neuen Absatz an und beginnt wieder zu schreiben. wobei er sagt, dies hier ist nur ein Kinderspiel. Zwei kleine schwarze Striche, die die Mauer von La Belle Étoile überragen und die zwei emporgerichtete Deichselstangen eines Wagens sein müssen, sind verschwunden. Ich bin jetzt sicher, dass man dort die Vorbereitungen zur Abfahrt Mons trifft. Da ist auch die Stute, deren Kopf und Brust zwischen den beiden Säulen des Eingangs sichtbar werden und die dann stehen bleibt, während zweifellos hinten am Wagen ein zweiter Sitz für die Reisenden, die Mon angeblich bringen will, befestigt wird. Endlich kommt das ganze Gespann langsam aus dem Hof, verschwindet einen Augenblick hinter der Hecke und erscheint mit derselben Langsamkeit wieder auf dem Stückchen weißen Weges, das man zwischen zwei Lücken der Hecke bemerkt. Und da erkenne ich in diesem schwarzen Umriss, der die Zügel führt, einen Ellenbogen nachlässig auf die Seite des Wagens gestützt, wie es die Bauern zu tun pflegen, meinen Kameraden Augustin Mohn. Noch einen Augenblick und dann verschwindet alles hinter der Hecke. Zwei Männer, die am Tor von La Belle Étoile stehen geblieben sind, um den Wagen abfahren zu sehen, unterhalten sich jetzt mit wachsender Bewegung. Einer von ihnen entschließt sich, endlich beide Hände als Schalltrichter vor den Mund zu halten, um Mohn zuzurufen und ihm dann einige Schritte in seiner Richtung auf dem Wege zu folgen. Aber da ändert Mohn, der mit seinem Wagen langsam auf die Landstraße gelangt ist und den man von dem kleinen Weg aus wohl nicht mehr sehen kann, plötzlich seine Haltung, einen Fuß nach vorn gestellt, aufgerichtet wie der Führer eines römischen Rennwagens und mit beiden Händen die Zügel schüttelnd, treibt er sein Pferd zu schnellstem Laufe an und verschwindet in einem Augenblick auf der anderen Seite des Abhanges. Der Mann, der ihm auf dem Wege zurief, hat aufgehört zu rennen. Der andere hat sich in Galopp gesetzt und scheint quer über die Felder zu uns zu laufen. In einigen Minuten und gerade in dem Augenblick, wo Herr Sorel die Tafel verlässt und sich die Hände reibt, um die Kreide zu entfernen, in dem Augenblick, wo drei Stimmen zugleich vom Ende der Klasse ausrufen, »Herr Sorel, der große Mohn ist fort«, tritt der Mann in blauer Bluse in die Türe, die er schnell und weit öffnet. Seinen Hut ziehend, fragt er auf der Schwelle, »Entschuldigen Sie, Herr Sorel, haben Sie einen Schüler ermächtigt, den Wagen zu verlangen, um nach Vierzon zu fahren und Ihre Eltern zu holen? Wir haben Verdacht geschöpft.« »Aber keineswegs«, antwortet Herr Sorel. Und sofort entsteht in der Klasse ein schrecklicher Wirrwarr. Die drei Ersten, die nahe am Ausgang sitzen und gewöhnlich beauftragt sind, mit Steinwürfen die Ziegen oder Schweine fortzujagen, die in den Hof kommen, um Gras zu fressen, sind zur Tür gestürzt. Nach dem starken Lärm ihrer beschlagenen Holzschuhe auf den Fliesen hört man draußen noch auf dem Sande des Hofes ihre eiligen Schritte, die sich nach Öffnung des kleinen, nach der Landstraße führenden Gittertores entfernen. Der ganze Rest der Klasse drängt sich an die Gartenfenster. Einige sind auf die Tische geklettert, um besser zu sehen, aber es ist zu spät, der große Mohn ist fort. »Du wirst trotzdem mit Mouchebœuf zum Bahnhof fahren«, sagte Herr Sorel zu mir. »Mohn kennt den Weg nach Vierzon nicht. Er wird sich an den Straßenkreuzungen verfahren und wird nicht zum 3-Uhr-Zug eintreffen.« Aus der Tür ihres Klassenzimmers steckt Milly den Kopf heraus, um zu fragen, was ist denn los? Auf den Straßen des Städtchens beginnen die Leute zusammenzulaufen. Der Bauer steht noch immer da und bewegt starrsinnig seinen Hut in der Hand wie jemand, der Gerechtigkeit fordert.